Kundgabe 6015. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.8.1954. Alles dienet zur Vollendung. Was euch auch begegnet im Leben, es dienet euch zur geistigen Vollendung. Doch an euch selbst liegt es, ob ihr auch alles euch Begegnende auswertet. Die richtige Einstellung zu allem Geschehen an und um euch fördert eure Entwicklung. Eine falsche Einstellung dagegen hindert sie. Die rechte Einstellung aber ist, dass ihr die Bindung suchet mit eurem Vater von Ewigkeit oder sie befestigt, so ihr sie bereits gefunden habt. Dann gereichet euch alles zum Segen, auch das schwerste Leid. Eine geistige Aufwärtsentwicklung kann immer nur möglich sein durch Überwinden, kämpfend oder sich ergeben fügend, wenn ein Überwinden nicht möglich ist. Und stets muss dazu meine Kraft angefordert werden, weil ihr allein nicht stark genug seid. Und das Anfordern meiner Kraft bedingt die Verbindung mit mir und sichert euch auch einen geistigen Fortschritt. Ich bin wahrlich ständig bemüht, euch zu mir zu ziehen, eure Gedanken mir zuzuwenden. Und tut ihr dieses nicht von selbst, dass ihr in eurem Herzen gedrängt werdet, mich zu suchen, dann muss ich so auf euch einwirken, dass euch die Not dazu veranlasst, zu mir zu kommen. Oder auch, wenn ihr schon mein geworden seid, willensmäßig, will ich immer inniger ergriffen werden von euch. Und dann kommen Nöte über euch, dass ihr euch stets mehr an mich anschließet. Die Verbindung mit mir ist Garantie für eine ständig zunehmende Vergeistigung eurer Seele. Denn wo ich bin, wird alles andere ausgeschaltet. Wo meine Gegenwart ersehnt wird, dort ist kein Platz mehr für irdisches Begehren. Und das allein will ich erreichen, wenn ich es zulasse, dass ihr in Not geratet, dass ihr Leid tragen müsset, dass ihr selbst euch schwach und kraftlos fühlet. Der Spender der Kraft ist immer bereit für euch, doch überströmen kann meine Kraft nur, wenn sie ein geöffnetes Gefäß findet, das euer Wille selbst also öffnen muss. Darum brauchet ihr nicht durch irdische Not euch ängstigen zu lassen, denn ihr selbst könnet sie beheben mit meiner Kraft, die euch überreichlich zur Verfügung steht. Ergebet euch in euer Schicksal und wisset, dass über allem ich stehe, der alles wandeln kann im Augenblick. Und was euch heute noch bedrückt, kann euch morgen schon zur Freude sein, wenn ihr euch mir anvertraut, wenn ihr euch mir verbindet im Gebet und also nun auch der geistige Zweck jeder Not erreicht ist, dass ihr wieder einen Schritt näher gekommen seid zu mir, der ich angestrebt werden will von allen meinen Kindern, dass meine Liebekraft sie durchstrahlen kann und sie sicher schreiten zur Höhe. Amen.